Diesmal sowas von pünktlich, das glauben wir eigentlich gar nicht. Hallo Maha, grüß dich. Hallo Hackbeat. Ja, heute ist wieder Genuss-Cast-Zeit. Ja, nach einer Pause, die dadurch geschuldet ist, dass ich auf Forschungsreise war und dann auch noch andere Dinge erledigen musste. Aber jetzt sind wir wieder beisammen und podcasten. Genau, heute ist auch Dienstag, der 18. Juli 2017. Mhm. Wir sitzen auch heute wieder vorne rum. Ja. Und vor uns stehen wieder ein paar Flaschen. Genau, und zwar ganz was Spezielles eigentlich, obwohl es inzwischen gar nicht mehr so speziell ist. Es hat sich zumindest seinen Platz in den Herzen von Hipstern und anderen inzwischen auch erworben. Nämlich, es geht um Rum. Rum. Wie uns ja auch letztes Jahr auf der Barkonvent ja gesagt wurde, die Zeiten des Gins neigen sich dem Ende, obwohl der Markt immer noch sehr, sehr stark am Florieren ist. Aber dieses Jahr soll wieder anfangen, der Rum mehr in Mode zu kommen. Ja, das ist aber schon eine längere Tendenz, die ich bemerke. Also ich kann mich erinnern an eine Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, das war so die erste Sig-Int oder so, da ging es irgendwann nur um Whisky und keiner trank Rum. Und dann später, auch so im Chaos Computer Club, ging es plötzlich um Rum. Mhm. Und das war so dann, ja, vielleicht so um 2010 rum. Herum, ja. Und es ging dann weiter. Und jetzt ist eigentlich Rum schon sehr etabliert, würde ich sagen. Ja, ich bin auch eigentlich ein gerne Rumtrinker. Mhm. Ja, ich sehe es an mir auch. Also ich hatte vorher gar keinen Rum im Haus und habe dann, also erstmal Gin, da auf den Gin hast du mich ja gebracht, und dann inzwischen eben auch eine kleine Rum-Auswahl, von der ich nicht alles mitgebracht habe. Ich habe die kubanischen zu Hause gelassen, weil ich dachte, Havana Club kennt irgendwie jeder und man kann an einem Abend nicht so viel trinken. Und dann habe ich auch noch Ron Mulata habe ich auch zu Hause gelassen. Wir haben heute wieder drei mitgebracht, so aus dem Bestand. Ich habe auch einen Newcomer dabei, weil ich einfach gedacht habe, wenn ich schon eine Folge über Rum mache, da will ich auch mal irgendwas probieren, was ich noch nicht, was gar nicht kenne. Naja, aber ich habe ja auch was bestellt, was das wir nicht kennen. Genau. Da sind da schon zwei dabei, die wir nicht kennen. Nämlich den Rum Agricole, was das ist, wenn wir dann auch noch zählen. Und ich war ja nun gerade in Frankreich und in der Tat, dort wird das schon getrunken. Also das findet man dort auch auf den Speisekarten. Allerdings nicht diesen, den wir hier haben, obwohl das möglicherweise der beste ist, Clément von Martinique. Von dem ja auch eine Flasche, die teuerste Rumflasche war, die jemals verkauft worden ist. Die Hörer dürfen schon mal raten, für wie viel Geld. Sondern ein anderer, St. James. Der ist, glaube ich, auch aus Martinique, das weiß ich gar nicht. Aber also den habe ich öfter auf Speisekarten gesehen, den Clément nicht. Wo der Clément als der Beste seiner Art gilt. Aber wir werden das nachher alles noch besprechen. Ich glaube, wir fangen aber erstmal mit der Gesundheitswarnung an. Genau, wir konsumieren auch heute wieder Alkohol. Und dementsprechend Alkohol bitte nur in Maßen zu genießen. Wir machen hier auch nur Verkostungen, kleine Schlückchen, weil Alkohol schädigt der Gesundheit. Mhm. Und dementsprechend, wer das hier hört oder nachmachen möchte, dem sei gesagt, Alkohol ist gefährlich. Ja, und das ist hier ja auch alles so um die 40%, dieser Alkohol, also dieser Rum, das ist auch so das Übliche, obwohl es auch sogenannten reinen Rum gibt oder rohen Rum, Raw Rum, der hat mehr. Also eigentlich wird der hergestellt und ist dann höherprozentiger und dann sogar nochmal ein bisschen verdünnt für den Trinkgebrauch. Also Raw Rum wird, glaube ich, nur eingesetzt zum Cocktailmixen oder so. Oder für die ganz hartgesottenen, die halt irgendwie ja, so ein... Kann man nicht. Naja gut, dann gibt es natürlich auch den Inländer Rum. Das ist, ist in Österreich vor allen Dingen verbreitet. Das ist Rum, der dort hergestellt wird. Mit Rum-Aroma meistens. Der kann ja natürlich auch manchmal 60% oder sogar 80%. Genau, gibt ja, glaube ich, aus Österreich gibt es ja den sogenannten Stroh 80. Ich glaube, den kennt man auch als Rum mit 80%. Ups. Was war das denn jetzt? Ja, dein mitgebrachter Rum, Revolte. Ja, der macht schon die Revolte. Die macht schon die Revolte. Da sprang mit lautem Knall, nicht mit lautem Knall, aber mit Knall, der Korken raus. Da ist also irgendwas am Fermentieren noch. Ja, da ist. Nicht sein sollte. Da ist ja schon, das kann sein, weil der gekühlt war. Ah, ja. Weißt du, und sich jetzt. Ja, das kann sein. Daran kann es auch liegen. Genau. Dass das passt ja genau zur Revolte. Und dann sind wir natürlich auch schon, was ich gerade mit Ihnen darum meinte, mitten im Thema. Es ist eigentlich kein deutsches oder österreichisches Getränk, obwohl es auch welchen gibt, der hier hergestellt wird. Ja. Und das ist aber gar nicht so traditionell. Also traditionell ist es tatsächlich so, dass in Deutschland Rum hergestellt wurde. Allein in Flensburg soll es 300 Destillerien gegeben haben, die Rum hergestellt haben. Naja gut, da kam natürlich das Rohmaterial an. Also entweder Zuckerrohr oder wahrscheinlich sogar schon die Melasse, das habe ich nicht herausfinden können. Und da hat man da halt Rum produziert. Und in der Tat, die Hansestädte haben natürlich durch den Alkoholhandel, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, da ging es aber um Wein, tatsächlich große Profite gemacht. Also die Tatsache, dass wir jetzt so freie Hansestädte in Deutschland haben, die halt immer noch sozusagen unabhängig sind, nicht vor allen Dingen an der Geschichte des Alkohols, denn diese Städte haben eben in der frühen Neuzeit und dann im weiteren Verlauf der Neuzeit eben ihren Sonderstatus dadurch gehabt, dass sie extrem reich geworden sind und das lag eben am Alkoholhandel. Die wollten sich natürlich nicht von irgendeinem anderen da irgendwas vorschreiben lassen. Das war zum Teil Wein. Gab es eine berühmte Verbindung zwischen Bremen und Frankreich und natürlich auch Bremen und Frankreich, auch wenn es um Rum geht, denn Frankreich ist natürlich auch ein starker Rumlieferant, da kommen wir dann auch noch drauf und und zum Teil wurde eben in den Hansestädten, siehe Flensburg, auch noch selbst gebrannt und weiter exportiert und das führt natürlich dazu, dass man immer reicher wird. Vor allen Dingen in die Skandinavier haben dann hohe Preise gezahlt dafür und konnten dann also die Hansestädte ihren Status festigen, den sie ja bis heute haben. Also man sieht, Alkohol spielt in der Geschichte eine große Rolle und sicherlich auch der Rum. Aber kommen wir erstmal zum Namen. Woher kommt der Name Rum? In der deutschen Wikipedia steht bisher, das muss noch angepasst werden, dass das auf ein englisches Wort zurückgeht, Rumbullion. Aber die Frage ist, wo kommt das Wort her? Also die Etymologie ist nicht sehr überzeugend. Es ist zu vermuten, zumal es Rum schon sehr lange gibt. Ich glaube, die älteste Flasche hat man auf diesem schwedischen gesunkenen Schiff, der Vasa, gefunden. Von Anfang des 17. Jahrhunderts, also so lange gibt es schon Rum in Flaschen, wahrscheinlich noch länger. Und ich denke, seit Zuckerrohr irgendwie verwendet wird, gibt es auch Rum. Es gibt noch andere Erklärungen für die Etymologie und da finde ich eigentlich zwei Theorien sehr interessant. Einmal, dass es aus dem Romani kommen könnte oder aber, was ich noch überzeugender finde, ist tatsächlich die Verbindung zu dem französischen Wort Arôme. Denn dann könnte man davon ausgehen, dass es aus einer Kreolsprache kommt, vielleicht einer französischen Kreolsprache, muss aber nicht sein, könnte auch eine portugiesische Kreolsprache sein. Und dann, das ist einfach am plausibelsten. Denn der Zuckerrohranbau ist, also die Zuckerrohrplantagen sind sehr stark an die Entwicklung der neuzeitlichen Sklaverei gebunden. Es gibt ja die antike Sklaverei und dann geht es halt nicht ganz so wie bei Marx dargestellt zu, sondern es gibt dann eine Renaissance der Sklaverei im Zusammenhang mit der Kolonialisierung. Da braucht man Sklaven für den Zuckerrohranbau, weil das eine sehr schwierige Tätigkeit ist, wo halt viele Menschen auch sterben. Das ist sehr, auch sehr, sehr anstrengend und da werden halt Sklaven eingesetzt. Also massenhaft, die dann auch zur Entwurzelung von vielen, von größeren Bevölkerungsmengen führt. Und das ist also klar, ne? Also Zuckerrohranbau und Rum gehört zusammen und Zuckerrohranbau und Sklavenhandel gehört zusammen. In dem Zusammenhang entstehen eben die Kreolsprachen und zwar ziemlich sofort. Also sobald man die ersten Plantagen hat, hat man eben noch Kreolsprachen und es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass Rum ursprünglich ein kreolisches Wort ist. Und möglicherweise mit etymologisch mit dem französischen Arom oder Aroma zusammenhängt. Und das scheint mir das Plausibelste zu sein. So, aber bevor wir jetzt weiter hier fachsimpeln und viele Geschichten erzählen, vielleicht sollten wir das gleich erstmal einsteigen. Genau, ich würde sagen, vielleicht probieren wir erstmal was und dann erzählen wir einfach weiter. Ja, vor allem, je mehr wir trinken, so mehr erzählen wir. Genau. Ich habe die zwei Traditionsgeschichten aus Flensburg und Rum habe ich auch verlinkt. Es gibt einen schönen Artikel. Ach so, ja, zu Rum in Flensburg. Und es gibt noch eine Rumbrennerei noch in Flensburg, die übrig geblieben ist. Ah ja. Johansenrum. Kann man sich mal umgucken. Wir haben jetzt davon nichts dabei, aber wer weiterhin interessiert daran ist, darf sich natürlich gerne die Links da einfach mal angucken. Bleiben wir mal lokal. Du weißt ja, ich bin ja so ein bisschen Lokalpatriotismus. Ja. Ich und die Pfalz ist natürlich, gehört zusammen wie, keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall, natürlich gibt es auch in der Pfalz rum. Also wir fangen mit dem Untypischsten an, was man eigentlich aus didaktischen Erwägungen vielleicht nicht tun sollte, aber wir müssen mit einem weißen Rum anfangen, genau. Haben wir uns überlegt, aus geschmacklichen Gründen. Genau. Es gibt zwar auch Rum, der mit Zuckercouleur eingefärbt wird oder auch auf andere Weise, aber das dient vor allen Dingen dazu, dass der immer ungefähr die gleiche Farbe hat. Der Rum beginnt zu dunkeln, wenn er in Fässern gelagert wird. Genau. Gelagert wird. Und alle anderen sind hier aus Fässern und das wird halt immer intensiver. Ich habe einfach mal den Rum hier angeordnet für heute nach Alter, also wie lange der im Fass war. Und dieser weiße Rum war natürlich überhaupt nicht im Fass, das heißt, wir müssen damit anfangen. Und der ist halt untypisch, weil er aus Deutschland kommt und jetzt genau. Bist du dran. Genau, er kommt aus einer deutschen Domstadt, jetzt darfst du mal, aus einer kleinen deutschen Domstadt, jetzt kannst du mal raten, woher der kommen könnte. Tja. In der Pfalz, habe ich schon gesagt, ist es nicht. Ja, da bleiben nur zwei, das sind Speyer und Worms. Und eine von den beiden muss es sein. Und jetzt tippe ich mal auf Worms, weil wir in Speyer schon so oft waren, dass ich das natürlich mitbekommen hätte, wenn es da rumgäbe. Und es gibt in Worms eine Brennerei, die halt diesen Rum brennt. Und der nutzt halt. Sag mal, wie er heißt. Achso, mit dem rebellischen Namen Revolte. Genau, sieht auch so ein bisschen so aus. Das Logo hat sowas von so einem Anarchistenzeichen. Also A im roten Kreis, aber ist nicht, es ist ein R. Genau, im roten Kreis. Also Revolte Rum heißt dieser Rum. Die werben auch damit, hab keine Angst. Es mag sehr untypisch klingen, ich lese gerade mal vor, was auf der Homepage steht, klingt in Deutschland Rum herzustellen, verbindet jedoch die Geschichte der Stadt Worms und deren jahrhundertalten Geist des Widerstandes mit der Idee, unseren Master Distiller Felix Georg Kaltenthaler einen Rum herzustellen, der mit bestehende Konvention bricht. Einst stand Martin Luther in Worms und lehnte sich mit Leidenschaft mit den Worten, hier stehe ich und kann nicht anders gegen das System auf. Heute steht Revolte für eben diesen Anspruch und vereint unbehandeltes Zuckerrohr aus Papua-Neuguinea mit reinstem Quellwasser zu einem ungefilterten aromatischen Rum, rebellisch, charakterstark. Ist ein Newcomer auf dem ganzen Markt. Ich habe mal geguckt, es gibt ja auch zu allem Tests und große. Aber ist das Melasse, habe ich auch gelesen, weil du jetzt gesagt hast, einfach Zuckerrohr. Das ist schon Melasse, das muss man auch noch erklären. Genau, erklären wir gleich noch dazu, genau. Und sagte auch mit Zuckerrohr und Melasse als Ausgangsstoff, logischerweise. Mhm. Nicht logischerweise, es geht auch ohne. Geht auch ohne, stimmt, genau. Aber ohne Melasse, genau. Aber wir sprechen gleich mal drüber, über die ganze Herstellung. Ich habe dir da schon was eingegossen. Achso, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ich wollte dir einen Schluck eingießen, der nicht so üppig ist, weil das Zeug ja auch teuer ist, wenn du das alles wegschüttest. Genau, das ist auch, der hat auch ein bisschen mehr Prozent, der hat 41,5%. Und das ist die Flasche 135 von 500. Also ist ein edler Tropfen. Ja, und riecht auch sehr schön. Riecht sehr schön. Ist ein sehr ölig im Glas. Ein Riechrum. Sehr ölig im Glas. Naja, gut, es ist halt harter Alkohol. Ja. Klar, der muss ölig. Sie beschreiben ihn, dass er sehr frisch ist. Dabei, man merkt Banane, wirst du merken, und frische Trauben. Mhm. Aprikose und etwas Zitrusfrüchte, wirst du dabei sehen? Ich kann übrigens sehr schön sehen, weil du jetzt Papua Neuguinea sagtest. Man hat überall dann, wo die Schiffe hingekommen sind, rum angebaut. Also weil es natürlich überhaupt geht in dem Klima, also im subtropischen Klima. Aber man braucht halt überall rum, um die Schiffe zu versorgen. Auf Schiffen braucht man halt Alkohol aus gewissen Gründen. Man hatte am Anfang ja Bier auch auf Schiffen. Also Wasser zu trinken ist halt schlecht, weil das nach Monaten in der Hitze und bei den hygienischen Zuständen wird das Wasser halt schlecht. Das kann man halt nur noch abgekocht trinken. Und man kann halt die Bakterien auch töten, indem man Alkohol drunter mischt. Am Anfang hatte man Bier. Das Bier hielt sich aber auch nicht gut, ungekühlt. Und dann ist man auf die Idee gekommen, weil ja eben dann auch gerade da, wo die Schiffe hingefahren sind, es Zuckerrohr gab, eben rumzunehmen. Dann brauchte man halt immer Alkohol auf den Schiffen. Und deshalb wurde dann auch überall in all diesen Kolonien, insbesondere in diesen Inselkolonien, die halt besonders mit dem Schiffverkehr zusammenhingen, hat man halt rum hergestellt, also aus Zuckerrohr. Er ist ungefiltert, ist noch so ein Punkt, was wir beschreiben. Und ganz klar. Mhm. Man merkt aber im Mund, also auch im Abgang, also am Anfang ist dieser Fruchtkomplex da. Und zum Schluss merkt man schon, dass er sehr alkoholisch ist. Im Abgang ist er schon sehr präsent, aber nicht unangenehm. Er ist nicht kratzend. Nee, er schmeckt eigentlich nicht sprittig. Das finde ich auch. Also, man merkt die Frucht darum. Doch, man merkt den Alkohol hinterher. Oh ja. Aber am Anfang sehr schöner Geschmack. Also die Zusammenfassung von den verschiedenen Tests ist relativ immer gleich. Die sagen halt hier, ja, also dass er von der Machart wohl hervorragend destilliert ist, das kann ich schlecht beurteilen, da bin ich kein Experte. Was sie sagen, auch sehr positiv fruchtiges, verspieltes Bukett, merkt man schon, gell? Die Fruchtaromen sind schon da. Sie sagen, hoher Wiedererkennungswert, gut, kann ich jetzt auch nicht beurteilen bei den ganzen weißen Rums. Der Geschmack ist sehr komplex und als Nachgang sagen sie leichte alkoholische Schärfe im Nachklang, die sehr präsent erscheint. Ja. Ich finde, es trifft es ganz gut. Ja. Das ist klar. So, hier steht. Ja. Hast du da eine Jahresangabe? Achso, der wird in Stahlfässern gelagert. Der hier wird in Steingutfässern gelagert. Steingutfässern? Ja. Ah ja, ich dachte in. Genau. Ja. Gut. Ganz auch interessant, dass Papua-Neuguinea nicht zu den Top-Zuckerrohrlieferanten gehört. Naja. Ist auch natürlich klar. Die meisten, die halt Zuckerrohr liefern, sind, weißt du, wer ist der größte Zuckerrohrlieferant ist? Also ich denke, der größte Zuckerrohrlieferant ist tatsächlich, kommt aus der Karibik, also der Dominikanischen Republik. Hätte ich auch gedacht, ja. Es ist Brasilien? Indien, China. Ja, Brasilien ist natürlich flächenmäßig sehr groß. Groß, genau. Dann Thailand, Pakistan, Mexiko und an siebter Stelle erst die Philippinen. Dann als achter Stelle die Vereinigten Staaten. Dann Indonesien, Australien, Argentinien, Guatemala, Kolumbien, Südafrika, Vietnam, mhm. Ägypten, Kuba, kleines Land, klar, Peru mhm. und El Salvador. Mhm. Ja. Also das sind so die Top-Lieferanten in diesem Jahr. Weißt du auch, warum es in Deutschland gar nicht so viel Zuckerrohr gibt? Obwohl es ja total einfach zu ernten und zu produzieren ist, ja total günstig normalerweise. Ja, aber hast du die klimatischen Verhältnisse hier nicht so? Nö, das geht. Und, also die sagen, also Zuckerrohr sprießt bei, wenn du so 15 Grad hast, ist das gar kein Problem. Ja, man könnte den ja hier machen. Aber wir haben natürlich eine andere Pflanze, aus der wir Zucker gewinnen, Zuckerrübe. Okay. Und die ist ja auch entsprechend gezüchtet worden in Deutschland, dass sie halt auch besonders zuckerhaltig ist. Und da wird man jetzt nicht abkommen von der Zucker. Genau, und das ist halt auch stark subventioniert, dieses Geschäft. Und es gibt Strafimportzölle für billigen Zuckerrohr. Ah. Weil Zuckerrohr kann eigentlich bedeutend billiger hergestellt werden, also aus Zucker aus Zuckerrohr, als aus der Zuckerrübe. Ja. Aber die EU-Verordnungen kontrollieren halt das, um halt den deutschen Markt, den europäischen Markt mit billigen Zucker aus halt Zuckerrohr halt zu überschwemmen. Wobei natürlich Frankreich durch seine Überseegebiete auch sehr viel Zuckerrohr hat. Das gehört natürlich dann irgendwie auch zu Europa. Ja. Wir sehen das gleich beim nächsten Rum, da steht ja ganz dick drauf Product of France oder sowas ähnliches. Oh, irgendwie Product of France, genau, ganz dick. Also das kommt aber aus Martinique, ne? Also Zuckerrohr gibt's sozusagen auch in Frankreich. Mhm. Ja. Finde ich interessant. Also interessant. Also dieser Rum ist wirklich interessant. Also hat wirklich auch einen schönen Geschmack. Also vor allen Dingen der Geruch ist gut. Mhm. Der Geschmack, ja. Also ich finde ihn sehr untypisch, weil er so doch fruchtig, ja, fruchtig ist. Fruchtig, ja, ja. Aber klar, die wollen halt auch sich, glaube ich, in dem, also jetzt einen Rum zu machen, der wie ein Standard, ich sag's einfach mal, Havanna Club Rum schmeckt, da kriegst du, glaube ich, heute keine Punkte mehr dafür. Du brauchst, glaube ich, schon irgendwas, mit dem du dich halt auch in einem kleinen Stückzahl etwas hervorheben kannst. Mhm. Und ich finde die Idee gut und darum dachte ich, ich probiere das mal aus und unterstütze quasi das Bundesland mit seinen Erzeugnissen. Ja, das ist sicherlich richtig. Also der ist aus Melasse hergestellt. Jetzt müssen wir noch kurz erklären, was Melasse ist. Genau, erklär mal. Ja, erklär mal. Ich dachte, du erklärst. Achso, ich dachte, du erklärst. Ich kann es auch erklären. Genau. Ja, also immer kann ich vielleicht noch ein bisschen was ergänzen dazu. Okay, also Melasse ist eingedickter Zuckersirup. Genau. Ja, der enthält also etwa 60% Zucker. Und auch noch ein paar andere Stoffe. Und der ist praktisch das Ausgangsprodukt für die Rumherstellung in den meisten Fällen, nicht in allen, wie wir dann noch hören werden. Und das Wort Melasse hängt, ist so eine Ableitung von dem lateinischen Wort Wein. Also Melacium ist der Ausgang. Ja, eingedickter Wein, ja. Sowas wie, ja, eingedickter Wein, Mostsirup oder sowas. Ne? Mhm. Und mit Melasse kann man eine Menge Dinge machen, Nahrungsmittel vor allen Dingen für Tiere. Und man kann eben daraus Rum herstellen. Genau, du kriegst halt relativ viel, durch einen hohen Zuckergehalt kannst du natürlich auch gute Brennvorgänge machen, du brauchst sehr einen hohen Zuckergehalt und dementsprechend eignet er sich sehr gut, er ist sehr gut transportierbar, er ist halt in seiner Grundform, ist er sehr dickflüssig, also das sieht so eine richtig braune, dickflüssige Masse ist das, das heißt, er lässt sich dann dadurch auch, weil er schon zwar noch ein bisschen fest ist, aber nicht ganz starr, plus etwas flüssig, lässt er sich natürlich hervorragend für den Brennprozess einsetzen, weil es halt, wenn du halt irgendwie eine Frucht hast, die halt noch eben eine gewisse Feuchte hat oder sonst irgendwas, ist halt bedeutend schwieriger, als mit so einer Melasse Masse zu hantieren. Ja. Man kann auch Melasse auch ganz kurz, man kann es nicht nur aus natürlich aus Zuckerrohr herstellen, sondern auch aus allen anderen Zuckerprodukten, also auch Zuckerrübensirup kennt man vielleicht auch in Deutschland als süßen Fruchtaufstrich, gibt es ja auch so Zuckerrübensirup, das kennt man ja. Ja, das wird sozusagen dann noch was Futtermittel für Menschen eingesetzt. Interessant ist dann, wie es weitergeht, denn diese Melasse wird dann nochmal wieder verdünnt Und das lässt man fermentieren. Mhm. Also das Verdünnte heißt dann Maische. Das wird dann erstmal nochmal fermentiert. Dann entsteht ein sogenannter Zuckerwein. Und dieser Zuckerwein wird dann destilliert. Mhm. Und dann haben wir dann endlich den Rum am Ende. Also noch nicht ganz. Der muss auf jeden Fall noch gelagert werden. Ja. Und zwar auch der, der nicht in Eichenfässern kommt. Der kommt dann in Stahltanks oder in Steintanks oder so. Und erst dann kann man ihn unbesorgt trinken. Das heißt, er wird dann nochmal von dem Abfüllen verdünnt in der Regel. Und dann hat man den Rum. Und dann gibt's natürlich Rum, der in Fässern gelagert wird. Da nimmt man meistens Fässer, die schon für was anderes genutzt worden sind, zum Beispiel für Whisky. Genau, oder für Wein oder sonst irgendwas. Wein, und dann kriegt der nochmal eine extra Geschmacksnote. Mhm. Was natürlich noch so, also Rumherstellung ist wohl relativ simpel von der Machart her. Das heißt, man kriegt halt durch das Ausgangsprodukt Zuckerrohr, Melasse, kriegt man halt relativ schnell durch den hohen Zuckergehalt logischerweise einen hochprozentigen Alkohol daraus. Ja, genau. Genau, habe auch schon diverse Artikel gesehen, wie man Rum zu Hause herstellt. Ja. Also es ist wohl recht gut machbar. Und man kann das mit der Melasse sogar umgehen. Kann mich direkt aus dem Saft des Zuckerrohrs rumherstellen. Das machen wir sowas probieren wir als nächstes. Dann müsstest du jetzt aufmachen, während ich dazu was erzähle. Das ist halt besonders typisch für die Überseeterritorien Frankreichs. Dort macht man einen sogenannten Rhum agricole, also einen bäuerlichen Rum, im Gegensatz zum Rhum industriell, Industrierum. Und bei dem bäuerlichen Rum nimmt man halt tatsächlich das Zuckerrohr, die Zuckerrohrflüssigkeit, also vor dem Eindicken, und er lässt die auch erstmal stehen, fermentieren, und dann wird sie eben auch destilliert. Und dieser, den wir jetzt haben, Clément, der ist dann auch noch in Fässern gewesen, ist da gealtert, bekommt dann auch eine etwas dunklere, leicht braune Färbung. Und das wird also in Frankreich doch recht häufig getrunken und soll den Vorteil haben, dann auch noch so ein bisschen eher fruchtig zu schmecken. Wir werden es gleich sehen. Zu Clément kann man sagen, dass dort, wo das auf Martinique produziert wird, da gab es schon mal ein Treffen von George Bush und Mitterrand, glaube ich, die sich dort getroffen haben, für ein Spitzengespräch im Golfkrieg. Und Clément hat tatsächlich die teuerste Flasche Rum verkauft im Jahr 1966. Da gab es nicht so viel. Die Produktion etwas eingeschränkt aufgrund irgendwelcher, glaube ich, klimatischer Umstände dort. Und da gibt es eine Flasche, die für 100.000 Euro verkauft wurde. Naja, müssen wir mal sehen, ob der das hält, was er verspricht. Mhm. Also gilt als sehr hochwertig und ich bin gespannt. Also leicht braune Färbung. Auf der Flasche ist sogar ein QR-Code, mit dem man nähere Informationen bekommen kann. Aber wir haben ja auch den Link in unseren Shownotes. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Flasche, finde ich. Ja, das ist also ist die Revolte-Flasche ist eher so eine sehr schlanke 0,5er. Ja, die ist schlicht. Schlicht, sehr, mit so genau. Aufgeklebten, fast, ja, zum Teil selbst beschriebenen Etikett. Und hier haben wir natürlich jetzt ein richtiges Etikett. Genau, vielleicht kannst du mal lesen. Also, da steht auch VSOP drauf. Da steht darunter Vieillon de Chêne, also in Eichenfässern gelagert. Steht allerdings nicht drauf. Ich glaube, mindestens 4 Jahre. Lange, muss aber noch nicht eine gewisse Mindestzeit. Doch, steht drauf. Mindestens 4 Jahre. Aber es wird natürlich dann auch umgegossen, also nach dem Solera-Prinzip, sodass es möglicherweise da länger drin ist. Ja, steht ja Minimum auf 4 Years. Also ganz interessant, hier ist dann auch nochmal Martinique abgebildet. 40% hat er. Und dann schauen wir mal. Habitation Clément heißt diese Rum Fabrik. In der Wikipedia gibt es auch ein paar schöne Bilder, aber ich glaube nur in der englischen Wikipedia, ich weiß es nicht. Kann man ja noch mal gucken, aber das Haus ist hier vorne drauf auch abgebildet. Insgesamt eine sehr schöne, ja, so ein bisschen so konisch nach oben sich erweiternde, also nur leicht erweiternde Flasche. Finde ich sehr hübsch und mit der dunklen Farbe. In der Flasche sieht das ganz das dunkler aus als im Glas. Und ja, ja, hat so einen richtig typischen Rumgeruch jetzt. Das hatte der erste nicht. Der riecht schon so ein bisschen nach, also auch schärfer und intensiver. Aber ich bin gespannt, wie er schmeckt. Das ist das erste Mal, dass ich Rum Agricole trinke. Das ist, wir haben ja geguckt nach dem Thema, was sind so die typischen Rumhersteller, also Länder, die Rum herstellen. Und dann sind wir irgendwie mal auf Frankreich gekommen, weil das ist halt nicht so, wenn es nicht so typischerweise, klar, alle Länder, die halt Kolonien hatten und so weiter. Wenn und sogar so der Name Rum möglicherweise. Also aus, ja, gut, aus Frankreich kommt. Aus dem Kreol kommt, naja. Ich habe jetzt auch mal geguckt zu dem Test dieses Rums, was sie hier sagen. Sehr angenehm. Also sehr, ein sehr weicher Geschmack. Also leicht fruchtig. Sehr angenehm. Mhm. Aber ich finde, Anfang der Geschmack ist nicht sehr komplex. Der geht relativ schnell in den Abgang über. Ja, aber er ist mild. Mhm, also das stimmt, ja. Wirklich ein ganz milder Geschmack. Hätte ich mir so nicht vorgestellt eigentlich. Mhm. Bisschen Vanille, Ananas. Bisschen Vanille, das kommt natürlich auch möglicherweise vom Fass. Ja. Sind auch Bourbonfässer. Mhm. Und aber er schmeckt gar nicht, also eigentlich gar nicht nach Fass. Mhm. Er hat schon noch was Frisches. Also kann man gut. Ich will gar nicht vorlesen, was er hier im Test, was wir ihn schreiben. Das ist, ich würde sagen, man tut ihm was Falsches. Das ist, ich finde, er schmeckt besser, als er hier beschrieben ist. Mhm, den hast du verlinkt, den Test. Habe ich natürlich auch verlinkt, genau. Also ich finde ihn sehr angenehm. Also gerade sehr harmonisch. Mhm. Also wenn man so kommt von, sagen wir mal, einem anderen Club, also gut, er hat natürlich schon einen ganz anderen Eigengeschmack. Man merkt, also diese, wie gesagt, Ananas- und Vanillenoten, also diese Noten auch, die durch das Fass kommen. Also der Geschmack ist auch nachhaltig. Also ich habe den immer noch im Mund. Also nicht so, dass das gleich weg ist. Das stimmt. Also nachhaltiger würde ich sagen als beim Revolt. Ja. Der Revolt ist allerdings, hat da das schönere Bouquet. Also hier ist das Bouquet sehr, also wie man es denkt, warum. Ja. Aber der Geschmack ist wirklich, wirklich sehr angenehm. Aber ich schütte trotzdem den Rest weg, weil wir sonst besoffen sind. Das möchten wir unseren Hörern nicht antun. Nee, das wollen wir nicht antun, das stimmt. Ja. Interessant ist auch, das fällt mir jetzt erst auf, und die weiteren, die ja dann auch älter sind, sind auch dunkler, obwohl ich das Gefühl habe, dass bei Brugal ein bisschen Zuckergalor nachgeholfen wurde. Ja, das kann gleich gut möglich sein. Ne? Da kommen wir dann noch drauf. Genau. Ja. Kommen wir zum nächsten Rum. Ja, das ist einer, den du besorgt hast. Auch eine Erkenntnis durch die Barkonvent, wo wir letztes Jahr gewesen sind, da habe ich diesen Rum kennenlernen dürfen, da es nämlich ein Rum aus den Philippinen ist oder auch von den Philippinen und der mir auch höchstpersönlich von dem Inhaber der Destillerie mit seinem schlechten Englisch nahegebracht wurde. Mhm. Aber den ich sehr interessant fand, sehr lecker und dachte mir, naja, okay, den muss ich nochmal probieren und dachte mir, naja, kaufst du noch so eine Flasche? Und als wir dann diesen Rum-Podcast hier angedacht haben, dass wir es tun, dachte ich, okay, da kaufst du einfach jetzt mal eine Flasche und probierst, ob er wirklich so gut war, auch nach der Barkonvent. Und als er angekommen ist, habe ich ihn aufgemacht und probiert und war nach wie vor überzeugt. Oh, wir machen ja richtig eine Weltreise. Mhm. Also Papua-Neuguinea, Martinique, jetzt Philippinen. Genau. Und der Rum nennt sich Don Papa Rum. Und warum ist der jetzt spanisch? Naja, weil Spanisch, die Kolonialsprache war der Philippinen. Genau, genau. Ach, ich hatte noch eine Frage für dich, die ich vergessen habe beim Clément. Der Clément wird ja aus Zuckerrohrsaft und nicht aus Melasse gemacht. Mhm. Welcher andere berühmte Alkohol wird denn aus Zuckerrohrsaft gemacht? Jetzt welcher andere berühmte Alkohol aus Zuckerrohr? Den hätte ich auch mitbringen können, dass wir vergleichen können, ob der anders schmeckt als rum. Schmeckt ein bisschen anders, aber wird aus Zuckerrohrsaft gemacht. Müsstest du drauf kommen? Du hast vorhin schon so Länder genannt, wo man viel Zuckerrohr anbaut. Da muss natürlich dann auch dieser andere Schnaps herkommen. Das war jetzt wirklich eine große Hilfe. Ja, ich weiß, aber es ist... Ah, die Hörer wissen das schon. Ich weiß, es kommt nicht drauf. Wir gucken, ob im Chat irgendwer das einwirft. Ja, es wurde im Chat eingeworfen. Ah, stimmt, ja, genau. Ja, ja, stimmt. Genau, ja. Von Overdrive. Genau, Cachaça. Cachaça ist tatsächlich aus Zuckerrohrsaft. So, jetzt riech einfach mal an diesem Korken. Toll. Das toller ist, Vanille. Das ist eigentlich schon fast ein Bonbon, oder? Ja, das riecht nach Bonbon. Genau, also das Flasche auch eher in so einem eine relativ schwere, dicke Glasflasche, auch die so ein bisschen zusammenläuft mit einem ganz traditionellen Etikett drauf. Don Papa rum, der ist jetzt, ich muss mal gucken, 7 Jahre alt und hat eine sehr, sehr dunkle Farbe, riecht sehr, sehr fruchtig. Zeig mal ein Glas her, bitte. Ja. Und dieser, genau, kommt halt auch mit so einem schönen Korken. Und genau. Amerikanischen Eichenfässer. Ein toller Geruch. Also riecht so nach Vanille und Karamell. Ja. Toll. Oh, ich bin ganz begeistert. Also, süßliche Aromen, Vanille, Kaffee, Kokos soll er sein. Sehr lecker. Ich finde, der Abgang ist nicht so scharf. Der ist kurz, der Abgang. Man merkt kurz diesen Alkoholflash im Abgang. Mhm. Aber er ist nicht so langlebig, wo du denkst, okay, jetzt brennt sich so der Alkohol den Rachen runter. Sondern der vanillige Geschmack bleibt. Ganz toll, ich bin total begeistert. Den muss ich haben. Der ist wirklich super. Der gibt es für die Flasche. Oder? Ich bestelle ihn mir. Ist wirklich, ich finde ihn sehr spannend. Und was ich halt sehr gut fand, toll, war dieser Abgang bei dem. Der ist nämlich nicht rumtypisch ganz hart. Ich finde, der ist für jemand, der anfängt rumzutrinken, ist es auch ein super Einsteigungsrum, weil der ist so angenehm. Der ist so angenehm. Aber der hat schon einen relativ komplexen Geschmack. Einen sehr komplexen Geschmack. Das wird ja immer denen noch nachgesagt, die noch kommen, wobei ich die ja probiert habe und nicht so der Meinung bin, dass sie so, also so komplex jedenfalls wie der sind. Toll. Also ist auch nicht kein Spice drum oder was, also nicht nachgewürzt mit irgendwas, sondern der kommt einfach so. Mhm. Und das sind halt die Lagerung in dem Fass, gibt dem halt eben den. Das Fass, das sind wahrscheinlich Bourbonfässer auch. Das ist ein amerikanisches, ich habe es gerade irgendwo gelesen, genau, amerikanische Eichenfässer, genau. Ja. Aber dann wahrscheinlich zum Bestimmt mit Bourbon, ja, bestimmt gefüllt waren. Klar, in den USA jetzt kommt es doch schon sehr, sehr nah, dass man dann das ist dann so doch, ja, denke schon. Ich habe es auch nicht gefunden. Auch ganz interessant, der Test zu diesem Rum ist auch komplett anders, wie wir ihn gerade bewerten. Also wie gesagt, da hilft auch wie überall selbst probieren, selbst sich drauf einlassen, einfach offen an die Sache rangehen und dann. Da begeistert, aber ich darf ihn nicht austrinken wollen. Aber trotzdem super. Also will ich haben. Ist, finde ich super interessant, gell? Ja. Wir sollten, du erzählst mal weiter zu dem nächsten, ich mache mal eine Zwischenspülung. Mach mal eine Zwischenspülung. Naja, wir könnten hier noch sagen, auch eine schöne Flasche halt und extra mit so einem, da ist noch so ein Aufkleber drauf. Das ist ein bisschen billig aus, sieht also ist ein schön designtes Etikett, das sieht alles nicht billig aus. Noch mit dem Dom Papa drauf. und dann noch so ein Philippinentier, dass man auch auf jeden Fall weiß, das kommt von den Philippinen. Und dann steht da aber, ist noch so eine Klebemarke drauf, die so ein bisschen billig aussieht. Es ist aber so gewollt. Product of the Philippines. Na, und da haben sie dann nochmal das nochmal besonders authentifizieren wollen und zeigen wollen, dass das halt richtig wichtig ist. Und 40% Alkohol, genau, wie wir das gewohnt sind. Und dann ist hier noch so ein Recyclingzeichen drauf. Und dann ist hier so ein durchgestrichenes Schild mit einer dicken Person drauf. Also Dicke dürfen den, glaube ich, nicht zu sich nehmen. Ich glaube, es ist eine Frau und es ist eine Schwangerschaft. Na, das muss man, da muss man auch viel Fantasie haben. Aber das kann nicht sein, weil die ja gerade trinkt aus dem Alkoholglas. Ja, also darum ist es durchgestrichen, dass halt Schwangere halt nicht. Ja, aber das kann man nicht, also weil die Brust in den Bauch da übergeht, also das ist als Frau schwer zu erkennen. Gut, ist natürlich heutzutage auch schwierig durch sekundäre Geschlechtsmerkmale da irgendwie. Naja, gut. Ich finde das auch preis-leistungsmäßig echt okay. Also ich finde den sehr, sehr lecker. Also mir hat der wirklich jetzt... Wir werden mal gucken zum Schluss zu dem da. Ich finde, der ist dem hier sehr ähnlich, aber der kostet das Vielfache. Also das ist auch ganz interessant, mal zu sehen, was so der... Ja, verraten wir der. Was da so passiert. Wie lange ist der gelagert? Weiß man das? Ich glaube 7 Jahre. Also mindestens? Oder? Ich glaube 7 Jahre, also mindestens, steht auf der Rückseite. Ja, meistens so, dass die jetzt alle, das wurden wir auch im Chat gefragt, nach der Solera-Methode... altern, das heißt, wird immer umgefüllt. Genau. Und dann kann man nicht genau sagen, wie alt sie sind. Dann heißt es immer mindestens 7 Jahre. Mhm. Also hier beim Clément steht ja mindestens drauf, daran erkennt man, das ist Solera. Ja. Und der vielleicht auch, weiß man nicht, steht nicht drauf. So. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Jetzt kommen wir zu einem, jetzt kommen wir zur Dominikanischen Republik. Mhm. Da kommt ein Rum, der auch sehr bekannt ist und eigentlich zu den Top-Rums, also zu denen mit der größten, mit dem größten Output, so die Firma, gehört. Also das ist nicht Bacardi, das ist die mit, Bacardi ist die mit dem größten auf, Output, die haben wir, den haben wir nicht hier. Bacardi ist, ist auch, kann man gar nicht mehr an ein Land binden. Die stellen eigentlich überall rum her. Um das nochmal zu sagen, Bacardi, hinten betont, ist auch ein Akzent drauf, ist ein katalanischer Name. Und die Firma, zu der wir jetzt kommen, Brugal, ist auch, oder Brugal, ist auch ein katalanischer Name. Und das sind oft, Katalanen, die halt emigriert sind im 19. Jahrhundert und dann angefangen haben, Rum herzustellen. Deshalb haben viele dieser Rums katalanische Namen, Brugal, also Brugal, Bacardi oder auch Barceló, kann man es am besten erkennen. Brugal, also Dominikanische. Achso, dieses Auswandern sieht man auch, wenn man in Katalonien ist. Wenn man da in irgendeine Stadt kommt, gibt es oft Viertel, die karibische Namen haben. Also zum Beispiel in Vilanova, wo ich mal war, gibt es ein Viertel, das heißt Habanera. Und Habanera ist natürlich klar, Havanisch. Das bezieht sich auf Havanna. Denn da sind viele hin und auch oft zurückgekehrt. Also diese katalanischen Kolonialisten sind dann im Alter, wenn sie Geld gemacht haben, wieder zurückgekehrt, haben sich dann eine riesen Villa da gekauft. Und einige von denen sind dann eben tatsächlich in Rum-Business gelandet. Ja. So, man hat zu einem Grappa gegriffen. Naja. Ja, okay. Aber Grappa machen wir mal extra eine Sendung. So, jetzt kommen wir zum Brugal. Extra Viejo. Da gibt es auch verschiedene Altersstufen. Der, der am besten bewertet ist, ist eben dieser Extra Viejo. Extra Viejo Reserva Familiar, also die Familien, der Familienvorrat. Oh, jetzt muss ich mal gucken, wie lange der hier gelagert ist. Also erstmal ein wichtiger Hinweis, der ist nicht Nicht so stark, nur 37,5%. Und steht auch extra nochmal drauf, Herkunftsland Dominikanische Republik, brauner Rum. Hat auch hier steht ja 8 Jahre. Mit Farbstoff zur einheitlichen Farbgebung. Ja, genau, der wird nachgefärbt. Und das sieht man dem auch an. Also das ist halt, ist sowieso in der braunen Flasche, aber wir werden ihn ja gleich ausschenken. Danke. Er ist halt doch sehr viel brauner als das, was wir bisher hatten. Und in der einheitlichen Farbgebung. Gut. Gilt als wirklich auch sehr guter Rum. Die haben hier die Flasche nochmal in so einem, mit so Netz bespannt, ne? Einem Netz bespannt, was jetzt ein bisschen seltsam aussieht, aber gut. Ja. Vom Geruch her wenig, also wenig. Also natürlich Rumgeruch, aber nicht so intensiv wie eigentlich alle, die wir bisher hatten im Geruch. Mhm. Also ein sehr dezenter. Ein sehr dezentes Bouquet. Ja, ein bisschen so ein leichter, was Beerengeschmack, möchte ich sagen. Also irgendeine Fruchtnote ist auf jeden Fruchtnote, Fall. So eine Beerenfruchtnote ist da eher drin. Ist drin. Vielleicht Rosinen. Und ansonsten auch Vanille, merkt man. Vanille, auch gut im Abgang, aber nicht sehr lange. Der Geschmack hält nicht so lang an. Wie bei denen, die wir bisher hatten. Eigentlich bei allen war der Geschmack länger anhaltend als hier. Ja, das stimmt. Ja. Der ist auch zum Schluss, wenn du ihn getrunken hast und hast ihn runtergeschluckt und war das so 1-2 Sekunden, ist der Geschmack im Mund quasi weg. Ja, ja. Ja, ja. Also, du musst direkt nachtrinken, dass du wieder diesen fetten Geschmack wieder hast, aber er ist er verschwindet sehr, sehr schnell. Ja. Also ich finde, er wird überschätzt. Also viele schwören auf den. Mhm. Und ich war enttäuscht. Also ich war schon enttäuscht, dass die Flasche kam, da stand drauf Zuckercouleur, also eben Farbstoff. Und also wenn du dir die Rezensionen anschaust bei Amazon, da sind die Leute alle ganz begeistert von dem. Gut, das habe ich nicht gekauft, sondern ich habe ihn gekauft, weil er mir von einem Freund empfohlen worden ist. Und ja, kann ich gut drauf verzichten. Ja, es. Also die Flasche drehe ich dir gerne ab. Du willst bloß tauschen. Gegen deinen Papa. Ich weiß, was ich haben will. Also, ich finde den okay. Also, ich glaube auch für einen Rum-Einsteiger ist es, glaube ich, ein ganz angenehmer Rum. Das ist ein Einsteiger-Rum, denke ich auch. Ja. Ich mag auch die Vanillenote, das ist echt. Da ist eine leichte Vanillenote. Das ist total drin. Angenehm. Ja, ja. Aber wir haben halt einfach schon jetzt vorher, du hättest den später, aber es wäre nicht in unserem Schema gegangen. Ja. Wir wollten ja steigern und das sind irgendwie 6 Jahre und das sind 8 Jahre. Mhm. Also das ist schon von der Reihenfolge her, glaube ich, richtig, diese Runde. Ich denke, wir trinken schon richtig. Der Punkt ist halt, klar, also es ist halt auch Qualitätsunterschied und auch persönlicher Geschmack. Aber wir, es ist halt darum, also weißt du, da immer loszulegen, zu sagen, ja, du brauchst halt irgendwie den ganz teuren Rum, der halt, dass er irgendwas nach irgendwas schmeckt. Nee, man sieht ja jetzt auch, was wir hier jetzt trinken, verschiedene Preisklassen, das verhält sich teilweise komplett komplementär zum Preis. Und darum einfach probieren, das ist halt ganz wichtig. Auch mal Mut, was auszuprobieren. Ja. Aber ich muss den neutralisieren. Ich finde, der ist jetzt nicht viel zu neutralisieren im Mund, weil der Geschmack quasi weg ist. Aber ich muss jetzt erstmal ein Glas Wasser dazu trinken. Ja. Um da wieder auf den Punkt zu kommen. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ich habe mal geguckt bei den zwei großen Alkohol-Distributoren, wo du ja auch Aktieneigentümer bist. Die Rums, die wir jetzt hier alle haben, da gehört bloß der letzte zu einem. Diesen großen Konzern. Welchen denn? Meiner. Ja, zu deinem. Mein Konzern, okay. Genau, zu deinem. Und der Rest ist alles unabhängig. Ich dachte, dass der Markt da schon größer wäre, mit, dass auch da mehr Brands unter den zwei großen Distributoren quasi fallen. Aber nur der letzte, war ich sehr überrascht. Ja, finde ich es auch überraschend. Das wusste ich nicht. Siehst du wieder was gelernt. Ich dachte auch, Blugal wäre auch irgendwie unter einer, würde auf einer von den beiden mit dabei sein, aber ist es nicht. Ja, wirklich interessant. Hätte ich auch nicht gedacht. Also da müssen die großen Konzerne noch was tun. Mhm. Ja. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was da noch kommt. Was da noch kommt. So, wie gehen wir weiter? Ja, wie gehen wir weiter? Also, wir waren jetzt auf der Dominikanischen Republik. Mhm. Dann gehen wir jetzt mal auf das Festland. Mhm. Guatemala. Mhm. Daher kommt der Malteco, den man auch am Namen erkennt. Aber, hier steht auch Malteco rum, Herkunft Guatemala, steht hier auch. Und wenn man aber hier jetzt drauf guckt, auf die Flasche und auf der anderen Flasche auch, dann steht hier nur Producto Centroamericano, also zentralamerikanisches Produkt. Hier steht Alestine di Guatemala, also im Stil von Guatemala. Und wenn man jetzt weiter sucht, dann erkennt man, steht hier auch Produced by Bodegas de America, Panama. Bottled and packed und so weiter. Also Panama. Tja. Also kommt aus Panama, ist aber angeblich im guatemaltekischen Stil und wird als eben auch als Spezialität aus Guatemala angepriesen. Also da werde ich nicht ganz schlau draus, was da passiert. Gut, Panama und Guatemala liegen beieinander. Und ich habe ja schon mit Leuten darüber gesprochen, die meinten, na, könnte vielleicht irgendwelche Steuergeschichten haben. Keine Ahnung. Bei Panama denkt man immer gleich an Steuersparnis. So, Anejo Suave, also heiterer Jahrgang sozusagen, was immer das soll. Also 10 Jahre. Und zwar, glaube ich, auch 10 Jahre mit der Sonera-Methode. Das weiß ich aber nicht genau. Müsste man, ich will jetzt nichts Falsches behaupten. Also, 10 Jahre. Wir probieren einfach mal. Also, eine relativ dunkle Farbe. Und ich denke, da ist dann auch Zuckerkulör im Spiel, steht aber nicht drauf. Also, wir müssen davon ausgehen, zunächst mal, dass das alles natürlich ist. Ich bin gespannt. Also ich kann ja schon mal vorwegnehmen, ich hatte ihn ja schon mal probiert, als er bei mir ankam. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Und da fand ich ihn besser als den Brugal. Den Malteco. Jetzt weiß man natürlich nicht. So, mal gucken. Schöne Flasche auch. Genau. Elegant irgendwie. Auch. Das Etikett elegant mit diesem blauen abstrakten Symbol. Das ist bei denen, die anhand der Farbe des Symbols vorne siehst du auch das Alter. Ich glaube, der 15-Jährige hat so das in grün und das sieht man da immer in verschiedenen Farben, wie die da eingefärbt sind. Dann also ist es sehr interessantes Aroma. Ist auch ein Blend, gell? Ein Blend? Aha. Erzähl. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert. Das Problem ist, die haben keine vernünftige Homepage. Ja, die haben keine Homepage und die haben keine, es gibt auch keinen Artikel in der Wikipedia. Ich habe den Eindruck, dass das irgendwie sind die vielleicht haben die vielleicht pleite gemacht und irgendjemand in Panama hat sich da die Namensrechte. Weiß man nicht. Genau, also ich habe gelesen in verschiedenen Tests, der ist wohl angeblich auch nachgesüßt. Also das weiß man auch nicht. Da müsste eigentlich doch draufstehen. Viele sagen halt, es ist so der Preis-Leistungs-Gewinner schlechthin, weil du kriegst wirklich einen guten Rum für einen vernünftigen Preis. Also andere Rums in der Klasse sind bedeutend wohl teurer. Aber wie gesagt, man findet halt so wenig Informationen über den Hersteller und also irgendwas ist da komisch. Ja, irgendwie komisch. Aber er schmeckt. Also er ist tatsächlich süß. Ja, er ist wirklich sehr süß. Und das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass es nachgesüßt ist. Ist aber auf jeden Fall ein Einsteiger rum. Sehr gefällig. Auch so leichte Vanillearomen. Auch hält auch lang an. Also im Abgang, lang an. Also der Alkohol hält lang an, der Geschmack zum Schluss nicht. Aber der Alkohol ist sehr... Also es gibt hier ganz viele Quellen, Internet und so. Manche haben nachgemessen und sagen, der hat 18 Gramm pro Liter Zucker nachgemessen. Naja, nun muss man den nicht nachsüßen. Kann man, wird auch gemacht, habe ich auch gelesen immer rum. Aber wenn man halt die Destillation irgendwann abbricht, ist natürlich noch der Zucker drin. Klar. Also, ja. Wenn man natürlich durchdestilliert und dann anschließend verdünnt, dann ist natürlich der Zucker weg und dann muss man nachgießen. Nachsüßen. Könnte sein. Da steht nichts von drauf, aber könnte sein. Ja. Geruch ist auch sehr angenehm. Ja, sehr angenehmer Geruch. Und auch so ein recht milder Geschmack und natürlich die Süße. Die Süße ist vielleicht dann nicht so schön, vor allen Dingen, wenn man denkt, der ist nachgezuckert. Aber sonst ist es ein guter Einsteiger rum. Mhm. Der kommt doch nicht so alkoholisch vor. Nee, der kommt einem nicht so alkoholisch vor. Also der hat zwar, was hat er, glaube ich, 40,5%, aber er ist, der Alkohol ist gut eingebunden. Mhm, ist nicht gut so eingebunden. Und wie gesagt, er entfaltet einen vielschichtigen Geschmack eigentlich. Aber das muss man schon sagen. Mhm. Also wie gesagt, das ist jetzt abgesehen von Dom Papa. Und Dom Papa finde ich wirklich, ist die Entdeckung des Abends für mich. Ist das also bisher der mir, also von den übrigen, am besten gefällt. Wir können ja gleich nochmal durchsehen, mal die beiden im Vergleich nochmal trinken. Mhm. Um mal zu gucken, wie das nochmal so, wie das dann wirklich dann auch nach einigen Rums, weil die müssen sich ja dann, also die Rums zum Schluss haben sie immer schwerer, weil die müssen sich durch die anderen dann immer intensiver aber wir, durchsetzen. Wir löschen ja hier, wir spülen ja mit Wasser nach. Auch den Mund. Wir haben ja auch vorher eine gute Grundlage geschaffen. Ja, genau, wir könnten noch zur Neutralisierung was essen. Und zwar hatte ich ja daran gedacht, Käse zu essen. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen komisch, denn das tut man zum Wein. Stimmt aber gar nicht. Also es gibt in Berlin tatsächlich so Rum- und Käseproben. Mhm. Gibt's auch, kann man leicht über Google finden. Da gibt es von verschiedenen Anbietern, aber es ist immer eine Käserei und ein Rumgeschäft, die da sich zusammentun. Und es gibt sogar einen Blogbeitrag, wo darüber berichtet wird. Und Rum und Käse scheinen sich, wieder erwarten für mich, doch sehr gut zu vertragen. Mhm. Es gibt ja auch Rumkäse, also in Dänisch, Castello gibt's mit Rum. Mhm. Also das passt. Ja. Gut, dann kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Abends. Schon nach einer Stunde. Das ging ja schnell heute. Naja, ob das der Höhepunkt ist, weiß ich nicht. Ja, das wird allgemein behauptet. Da musst du jetzt einiges erzählen. Ja, also ich kann jetzt dazu nicht. Ich bin wurde auch nur, im Chat schon erwähnt. Ja, ich bin auch nur dadurch gekommen durch einen befreundeten Hackerfreund, der noch die Variante 1, also eine Qualitätsstufe oben drüber noch dabei hatte. Das war Vic, der mir mal diesen Rum an einem Kongress in einem getrunken. Bei ihm in der Firma habe ich den mal getrunken. Ich habe es mit ihm mal auf dem Kongress getrunken in einem Hinterzimmer, was ein bisschen auch sehr alkoholisch dieser Abend verlief. Aber der Rum war wirklich sehr, sehr lecker. Und da gibt's natürlich den was wir da getrunken haben, den gibt's nicht mehr. Der steigt auch stetig im Preis. Also wenn man denn sich da, wie Dennis zum Beispiel, sich da strategische Reserven gekauft hat, kann man die natürlich auch gewinnbringend verkaufen. Wobei ich auch gelesen habe, dass die jetzt diesen Wein hochpreisig kaufen, zum Teil auch auf Betrüger reinfallen. Jetzt nicht Dennis, der ist sicherlich kein Betrüger, aber andere, die halt das Umfüllen oder ich weiß ja, nicht wie. Mehr sein, ja. Und dann eben die neuere Art dieses Rums, die eben mit der Solera-Methode hergestellt wird, mit sozusagen in Flaschen verkaufen, die halt auf denen draufsteht, dass es nicht Solera ist, sondern tatsächlich 20 Jahre im Fass war. Ja, um welchen Rum geht es? Oder um Zacapa. Zacapa, genau. Und ist ein Rum aus Guatemala. Mhm. Und was kann man denn zu dem Besonderes sagen? Ja, gilt als einer der Besten. Genau, das stimmt. Selbst mit Solera-Methode. Genau. Vielleicht müssen wir die Solera-Methode nochmal erklären. Bitte. Ja, also die Solera-Methode besteht darin, dass man nicht einen Rum in ein Fass füllt und dann 20 Jahre liegen lässt, sondern, oder 23 Jahre in diesem Fall, sondern dass man eine sogenannte Fassbatterie hat. Also liegen nebeneinander ganz viele Fässer. Das ist ähnlich wie beim Whisky. Im ersten Fass kommt, also in den ersten Fass kommt halt der erste Jahrgang Rum. Mhm. Und im nächsten Jahr kommt der Rum ins nächste Fass. Und dann wird halt ein bisschen davon in das andere Fass, das wird halt aufgefüllt. Der Rum, da ist halt noch ein bisschen Platz drin, beziehungsweise verdunstet ja auch, wird dann aufgefüllt mit dem nachfolgenden Jahrgang. Und so geht das halt immer weiter. Dann kommt das nächste Fass und man füllt immer den Jahrgang davor. Man füllt immer das letzte Fass auf mit dem vorletzten Fass, das vorletzte mit dem davor, das mit dem davor und das mit dem davor und so weiter. Und dadurch ist dann der Rum mindestens enthält also einen alten Anteil, aber auch immer neuere Anteile. Ja, und dann kann man halt nach 23 Jahren anfangen, aus dem letzten Fass den Rum zu verkaufen. Und das kann man dann immer eine lange Zeit, weil das ja immer wieder aufgefüllt wird. Genau. Was natürlich noch zu sagen ist, dass der Rum, der reift auf 2300 Metern in so ausgebrannten Bourbon-Eichenfässer, was halt dem die besondere Geschmacksrichtung gibt. Oder für kurze Zeit in Sherry-Fässern, um halt diese Schokoladenaromen halt oder Kaffeearomen halt dem reinzugehen. Ja. Viele sagen, dass dieser Rum auch schmeckt wie ein Cognac oder sehr ähnlich an Cognac ist. Und wir haben jetzt hier die Variante, den 15 Jahre alten, glaube ich, ist das jetzt, ist das richtig? 15 Jahre alt. 40%. Genau. Schöne Flasche, da ist noch so ein Bastgürtel drum. Ja. Und wie gesagt, der gehört zu dem, also der Vertrieb erfolgt in Deutschland durch den großen Alkoholkonzern, der, ich glaube, das ist der Englische, gell? Genau, ist der Englische, genau. Diageo. Diageo, genau. Ja, wo ich Aktien habe. So. Ja, schöne braune Farbe. Mhm. Auch ein interessantes Aroma. Recht intensiv. Mhm. Auch der, also das Bouquet, also der Geruch. Auch sehr starke Vanille ausgeprägt. Hat schon Vanille noch. So ein bisschen Zimt, ne, kommt da. Zimt. Mandel, irgendwie sowas in der Richtung. Na, ich probiere mal. Oh ja. Sehr komplex. Man schmeckt so ein bisschen das Fass. Abgang dann nochmal ganz mild. Ganz noch mild. Ein bisschen anders. Und dann, wenn du nach einer Sekunde am Abgang wartest, merkst du erst diesen Abganggeschmack. Und dann erst ein Sekündchen danach kommt dieser alkoholische Dunst so den Rachen herunter. Ja. Da hat er auch nochmal diesen Mandel. Genau, diesen Mandelaromen. Mandelaromen. Ja, man merkt schon sehr gut. Und wie gesagt, ich fand auch, als ich das bei Vic getestet habe, der nicht so leere, also der Original, ist doch noch geschmacksintensiver. Da merkt man halt das Alter dann auch so richtig. Schade, dass sie das eingestellt haben. Man könnte ja immer noch mal ein Fass wieder hinstellen. Das ist dann hochpreisig beim Haken. Nach 23 Jahren. Ohne so leere. Also ich finde ihn auch sehr lecker. Aber jetzt im direkten Vergleich mit dem Dom Papa müssen wir mal probieren. Ich mache jetzt bei mir den Dom Papa mal rein. Muss man vergleichen. Also ich finde den sehr gut. Also ist eigentlich jetzt fast schon mein Favorit, außer Dom Papa. Aber aber wir vergleichen ihn nochmal. Wir vergleichen nochmal. Oh, kommt er weg. Dann spülen. Genau, spülen wir zwischendrin rein. Der ist glaube ich, leer. Ja, das ist leer. Dann haben wir noch Spreequell Klassik hier als Wasser. Das ist natürlich sehr kohlensäurehaltig. Ja gut, aber kann man ja gut durchspülen. Ja, wir sind ja am Ende der Sendung. Fast. So, machen wir den auch mal rein. Danke. Mal gut zwischendrin spülen. Ich mache mir ins Glas Don Papa rein. Kannst du bei dir Zacapa mit reinmachen und dann können wir einfach mal nochmal über Kreuz testen. Das Interessante ist, jetzt mache ich den Dom Papa nochmal auf und der Korken, der riecht ganz anders. Also zu dem Zacapa, der Korkengeruch ist schon allein wirklich der Hammer. Ja, stimmt. Ich mache mal nochmal hier einen Schluck rein. Einen winzigen Schluck. Und du machst bei dir nochmal rein. Und dann machen wir einfach mal einen Kreuztest, wie das jetzt so letzten Endes schmeckt. Jetzt, was soll ich mir wo? Ich habe bei mir jetzt hier Don Papa reingemacht, du machst bei dir jetzt den hier rein. Den habe ich doch gerade weggeschüttet. Ach, das war doch blöd. Ja, das war blöd. Ja. Naja. Okay, dann da rum. So, dann kannst du jetzt mal gegentesten. Don Papa und ich teste den anderen Kiel. Und dann den, dann machen wir das dann gleich nochmal. Oh, der Geruch schon. Bin total hin und weg. Oh, die Fruchtigkeit, das ist irre. Ja, jetzt müssen wir halt wieder neutralisieren, was ich nicht kann. Und dann unneutralisiert den Zacapa. Genau. Das. Fällt ab. Fällt ab. Sag mal. Also ist jetzt vielleicht, ich meine, gibt es schlechtere, aber dagegen wirkt der Zacapata wirklich scharf. Zacapa. Ja, der ist halt wirklich sehr scharf dagegen, gegen den Don Papa. Mhm. Also, jetzt wenn man die ganzen anderen komplexen Fruchtaromen jetzt mal zur Seite schiebt und sagt allein nur, wie der so auf dem Gaumen wirkt, ist der Don Papa bedeutend angenehmer, milder, obwohl er vom Alkohol auch 40% hat. Also ist jetzt nicht so, dass der stärker alkoholisch wirkt, aber in diesem fruchtigen Komplex ist es einfach irgendwie angenehmer angebunden. Ja, gib mir nochmal den Don Papa im Vergleich nochmal. Großartig. Nein, tun da vielleicht auch Zucker dran, aber ja, wie sie es machen, sie machen es auf jeden Fall gut, ne? Sie machen es richtig, ja. Also ist schon. Ja. Overdrive findet, dass der Zacapa etwas gehypt wird. Ja, das könnte sein. Könnte sein, ja. Und er schlägt den Vergleich mit Mount Gay vor. Mount Gay ist ein Rum aus Barbados, den wir jetzt hier nicht haben. Den hätte ich zu Hause gehabt, hätte ich mir gebracht, aber ich dachte mir, das wird doch ein bisschen zu viel. Mount Gay ist halt, wird halt vermarktet als ältester Rum, weil die, die Rumproduktion schon 1703 angefangen hat. Ich muss den jetzt leer trinken, weil er so lecker ist. Ja. Das ist wirklich klasse. Also ich werde mir den bestellen, da du mir wahrscheinlich nichts abgibst. Nicht mal gerade gucken. Ach, der Amazon. Ist auch, der ist auch bezahlbar. Also gegen, ist den, gegen den hier ist er wirklich bezahlbar. Genau. Ja, die Sucht ist halt. Das ist hier der Affektkauf. Don Papa. Ja. Don Papa. Das ist natürlich ausgesprochen. Don Papa. Das muss ich mal richtig vormachen, weil das ja mal meinen Studenten beibringen will. Dass es assimiliert wird im Spanischen. Das N zu M vor P. Und wie gesagt, ich hätte ihn nie probiert, wäre ich nicht auf dieser Messe gewesen. Mhm. Weil ich war gar nicht, du weißt ja, wir waren ja beide da, weil wir ja auf Gin und Co. aus waren. 31 Euro, das ist der hier. Ja. 31,90. Get it by Thursday. Ist das nicht so gut nach Thursday? Bin ich nicht da? Und dann gibt es hier sogar noch, die haben sogar noch eine. Pass auf, gibt es noch eine Spiced-Variante. Guck mal, das ist, kann der Spiced rum sein. Nee, es gibt noch Diplomatico Reserva. Oh. Das kostet nur 32,90. Mhm. Interessanterweise. Also Literpreis für den normalen 45 Euro und für den Reserva ist es 47 Euro. Mhm. Ich weiß, ob ich eine Reserva probiert habe. Doch, ach nee, das ist ein anderer. Nee, das ist nicht Don Papa. Aber es gibt Don Papa 10 Jahre. Genau. Der kostet allerdings dann 79 Euro. Genau, das ist der 10 Jahre alte. Den fand ich im Vergleich zu dem bedeutend schärfer, intensiver, kratziger. Den habe ich ja auch probiert auf der Messe. Der hat auch mehr Alkohol. Und dann habe ich halt den probiert und fand den halt bedeutend angenehmer. Sind da nochmal für 40 Euro mit zwei Gläsern. Gut, das ist natürlich jetzt nicht, dass man dann nochmal für zwei Gläser 10 Euro bezahlen soll oder 8 Euro. Nee, das muss nicht sein. Das ist irgendwie, da gibt es noch ein Sparpaket, aber das ist, ach, das sind drei Stück. Oh, aber das lohnt sich nicht. Man spart da zu wenig. Jetzt wird ja gleich der Zacapa dazwischen geschoben. Na klar, als angeblendet. 44,90. Also er ist ja deutlich teurer. Ja, ist er. Nee. Kannst du auch mal 6 Flaschen Dom Papa kaufen, dann kostet nur noch 183 Euro. Also kommst du trotzdem immer über die 30 Euro. Also lohnt sich nicht. Von daher. Aber er hat nur 4 Sterne. Jetzt gucke ich mir doch mal an, was die Leute zu meckern haben. Das ist wieder das Problem. Den kann ich nicht in die Packstation bestellen. Wegen Alkohol. Und ich kann ihn nicht zu mir nach Hause bestellen, weil ich Donnerstag nicht zu Hause bin. Du kannst ihn aber zu mir in die Firma bestellen, dann kann ich ihn ja wieder mitnehmen. Ja, machen wir es. Oder du bestellst ihn hier, das geht natürlich auch. Ja, aber hier ist dann auch niemand da. Das ist so doof. Dann bestellen zu mir in die Firma, dann nehme ich ihn da mit. Mach ich. Magst du mal was probieren? Also hier ist... Also das ist wirklich, sieht wirklich gut aus. Ja. Was will man eigentlich haben? Ah, hier wird er noch verglichen mit dem Dos Madeiras, den ich auch bald gekauft hätte. Ja. Habe ich auch bei einem Freund getrunken und fand den auch sehr gut. Ist sogar höher bewertet als der Dom Papa. Aber ich habe den jetzt nicht so in Erinnerung wie den Dom Papa. Also jetzt, also dieser Eindruck ist halt hier einfach ganz, ganz toll. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, die Bewertungen hier, wo sind sie denn? Mein Mann mag den, ja. Auch eine gute Bewertung. Mein Mann mag den, keinen anderen. Dementsprechend passt es dann oder was. Sehr mild und süß. Künstlicher, chemisch anmutender Rumlikör. Bei wem? Bei was? Schreibt hier Erik W. Für Don Papa? Ja. Echt? Ist kein Likör. Nee. Wenn er aufs Etikett geguckt hätte, für einen Likör hätte er zu viel Alkohol. Und Preis, Leistung ist gut, passt schon, kein schlechter Rum. Sehr süß, sehr mit vielen E's. Mhm. Ein Muss für jeden Rumliebhaber. Ja. Haftungsausschluss. Okay. Ich bestelle ihn. Also 31,90. Also die Geräusche, die ihr im Hintergrund hört, die haben nichts mit mir zu tun. Genau. Ich habe hier noch einen heimlichen Mitprobierer. Genau. Der die ganze Zeit noch einen Mitprobierer. Ganz leise sich zurückgezogen hat. Aber jetzt doch mal aus der Ecke kam und doch mal probieren wollte, wie sowas schmeckt. So. Sehr alkoholisch, ja. Dann wird das jetzt erstmal in den Warenkorb verschoben hier. Und die Adresse müsste ja bei dir, bei mir her, also für mich ja hinterlegt sein, kannst du ja dahin liefern. Die Adresse habe ich schon. Ja, das ist kein Problem. Aber den will ich haben, der ist so gut. Also ich finde das auch was Besonderes, weil ich finde, den kannst du auch jemanden anbieten, der Ahnung von guten Rums hat, der fliegt da ganz gut mit. Mhm. Und für jemanden, der die Welt mal einsteigen möchte und will was probieren, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Einsteigerrum. Kann ich noch was haben? Ja, selbstverständlich. Das weg hier, weg mit dem Zacapa, den überschätzten. Genau. Erst spülen hier, keine Reste von falschem Rum. Es gibt kein richtig in dem Fall. Das ist schon okay. Ich muss sagen, ich bin aber auch jedes Mal von dem Brugal begeistert. Ich finde, das ist auch ein guter, Rum, aber ich finde den Preis leistungsmäßig dann nicht okay. Also jetzt, klar, jetzt mal guckt, wie der Rest vom Niveau her war, das sind jetzt alles keine günstigen Rums, aber ich finde, dafür ist er dann doch 1, 2, 3 Euro zu teuer. Ja, finde ich auch. So, jetzt müssen wir die Adresse ändern. Oh ja, aber wirklich, es ist vor allen Dingen auch so ein Riechrum. Im Chat sagen sie auch, haben auch gerade Don Papa bestellt als Deshalb ist es Amazon gerade so lang. Also ganz klar, wir vielleicht noch mal, glaube ich, sagen es auch immer wieder, wir werden nicht gesponsert, wir kaufen es alles auch selbst. Nicht von Don Papa, aber du bist gewisserweise ja schon beeinflusst worden. Weil, ja, also ich habe ja an dem Tag keinen rumprobieren wollen und die standen da so und ich guckte und ich habe mich dann doch hinreißen lassen. Und ist das die Adresse, die mit 13 beginnt? Ja. Und wo vorne so ein Haus mit so einer dreistelligen Nummer ist? Ja. Genau. Zweiten OG? Genau. Dann ist das die richtige. Das ist die richtige. Ich habe noch eine andere, beginnt die Postleitzahl mit 1-2. Nee, das ist die alte. Die kann ich mal löschen. Die kannst du löschen, genau. Aber ich, das ist, glaube ich, echt, wie gesagt, wir sind da ehrlich, darum sagen wir ja auch, was wir dazu sagen, und lassen uns da hier nicht irgendwie wirklich die Entdeckung sein, oder sonst irgendwas machen, sondern das ist halt unsere Meinung, und wenn sie den Hersteller nicht gefällt, sorry, ist halt so, aber das ist halt unser Geschmack, der hier zählt, und was die Hörer draus machen und wie sie es empfinden, ist letzten Endes auch denen ihre Sache. Klar, über Geschmack lässt sich einfach nicht streiten, es geht nicht. Ja. Und dementsprechend probieren wir halt das hier. Ja, das lässt sich schon, also du hast die Redensart falsch wiedergegeben. Die deutsche Redensart ist meines Wissens, über Geschmack lässt sich streiten. Ja. Während die ursprüngliche lateinische ist, über, also de gustibus non est disputandum, genau. Also lässt sich nicht streiten. Genau. Lateinisch nicht streiten, Deutsch streiten. Ja, darum, ich bin ja da. Ja, mehrere solche. Zum Beispiel wird in Deutschland immer gesagt, nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Ja. Das Original heißt non vitae sed scholae discimus. Also nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Ja. Das stammt nämlich aus einer Satire, wo eben der Zustand der Schulen an. Das war, ja, genau. Das ist gar nicht Horaz oder so. Ich bin leider nur halb gebildet, deshalb weiß ich jetzt nicht genau, wer derjenige ist, der das gesagt hat. Aber es ist genau andersrum, als wir das im Deutschen immer wiedergeben. Und sowas kommt halt vor. Ja, thank you. Your order has been placed. Sehr gut. Na, dann kann jetzt nichts mehr schief gehen. Also, der Internetladen meiner Wahl, ich habe ja vorhin schon den Namen verraten, will ich nicht wieder tun, jubelt auch, was ich da immer bestelle. Ja. Summa summarum. Also wir hatten den normalen Dompapa, nicht genau, die 10 Jahre. Genau, den normalen hatten wir. Summa summarum, muss ich sagen, haben wir doch heute eine sehr, sehr breite Rumreise gemacht. Angefangen in der kleinen beschaulichen Pfalz bis hin zu den großen warmen Ländern, wo auch der gute Zuckerrohr herkommt und verarbeitet wird. Bis hin natürlich auch zu den Ländern, die natürlich auch Kolonien hatten und dementsprechend auch da über die Schiene natürlich. Ja, es ist natürlich immer mit Ausbeutung, ja, Kolonialgeschichte verbunden. Ohne die gibt es halt den Rum nicht. Genau. Im Übrigen wurde auf englischen Schiffen Rum ausgegeben, also insbesondere auch auf Kriegsschiffen, an die Soldaten bis 1970. Ja. Jeden Mittag. Okay. Rum mit Wasser. Mhm. Mit gekochtem Wasser, daher der Grog. Okay. Aber an den Dom Papa kann ich mich gewöhnen. Finde ich auch. Ja. Gut, wir freuen uns natürlich bei unseren Zuhörern, die jetzt live dabei sind und auch bei den später, die im Podcast hören, immer natürlich über Feedback, ganz klar. Ja. Über Kommentare, E-Mails, Twitter, wie auch immer, uns zu erreichen. Ja, kam ja schon ordentlich Feedback im Chat, aber das könnt ihr auch nachholen in den Kommentaren, dafür haben wir sie, oder über Twitter oder sonst was. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Genau, uns zu kontaktieren. Ja. Wir haben auch die Bilder der Rums, die wir jetzt gekostet haben, nochmal bei uns auf den Twitter-Account gestellt. Genau. Das heißt, man kann nochmal die zwei Bilder mit den Rums, die wir heute gekostet haben, auch nochmal sich angucken. Ja. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für die, für die Reise zu den verschiedenen Rums. Und das fand ich wieder sehr, sehr interessant. Ja, ich denke auch, das ist wirklich ein sehr interessantes Thema, zu dem man viel sagen kann. Und was sicherlich auch, wenn wir über die Kolonialgeschichte sprechen, besonders die Zuckerrohrplantagen, natürlich auch eine ist, die wirklich mit einem dunklen Kapitel der Geschichte verknüpft ist, bei der viele Leute umgekommen sind und gequält worden sind. Zum Glück ist es heute für die Rumgewinnung nicht mehr so, oder? Dass man. Wir mal so. Ja. Ich kann den Zustand auf den Plantagen heute auch nicht beurteilen. Das ist sicher nicht besser als früher. Aber, diese Monokulturen, inzwischen gibt es Maschinen und so, aber Naja. Ja, auf jeden Fall schmeckt jetzt das Produkt gut und ich denke vielleicht auch gerade bei den hochwertigen Rums hoffe ich ja ein bisschen, dass dann mehr Geld auch bei den Erntehelfern hängen bleibt als bei den hochvolumigen Massenprodukten, die da vielleicht noch mehr Menschen brauchen, um halt riesengroße Felder halt zu bearbeiten und dann kann es vielleicht unter Umständen sein, dass es da vielleicht nicht so gut bezahlt wird bzw. entlohnt wird. Ja. Ja. Ja. Gut, dann mache ich jetzt den Deckel zu jetzt. Ja. Mit dem schönen Geräusch. Noch. In der Tat. Und dann freue ich mich auf den nächsten Genuss, den wir hier gemeinsam haben werden. Ich denke, wir werden da mal was Nicht-Alkoholisches machen. Und dann haben wir natürlich auch noch viele Weine, die inzwischen hier eingetroffen sind. Bei unseren diversen Weinabos. Also da gibt es auch noch viel. Und ich habe ja auch noch so ein paar andere alkoholische Themen, die wir mal machen müssen. Armagnac. Habe ich jetzt in Frankreich auch mal wieder getrunken. Ist immer sehr schön. Aber wir haben natürlich auch noch, man könnte das verbinden mit Cognac. Cognac, Armagnac ist vielleicht so ein schönes Alkoholthema. Und wir könnten noch wieder mal sowas über Essen machen. Also wir finden dann noch das nächste Thema. Genug. Ich glaube, wir lassen auch diesmal keine 6 Wochen mehr vergehen, sondern probieren. Wir müssen uns ja bald treffen, weil du jetzt meinen Rum hast, in den ich mich hier verliebt habe. Und ich fange dann wahrscheinlich an, Entzugserscheinungen zu haben. Ja, gut, dann werden wir sehen. Also vielen Dank. Genau, danke fürs Zuhören. Ja. Und dann bis bald. Bis bald. Tschüss. So, ich mache jetzt mal die Aufnahme zu.